Auf die anderen Orden, wie zum Beispiel den neu entstandenen Illuminatenorden oder den Orden vom Heiligen Gral, und auf alle die anderen pansophischen, anthroposophischen, theosophischen und zum Bannen völkisch bestimmter ariosophischen Gesellschaft kann hier nicht eingegangen werden. Sie können nicht im Einzelnen aufgeführt werden, sie wachsen wie Pilze aus der Erde, so die britisch-israelitische Gesellschaft, die ernsten Bibelforscher bis zu den Gesellschaften, die ganz ähnlich wie die vielen, meist nach dem Kriege entstandenen jesuitischen Geheimorden, die alles Deutsche in Erbpacht genommen haben oder arisches Geheimweistum lehren. Anstelle der Gesellschaften treten auch Einzelne in den verschiedensten Gewändern unter allen möglichen geheimnisvollen Namen und fanatischen Abstammungslegenden. So strahlt der Okkultismus von den oberen Sphären nicht nur in die Hochgrade der Freimaurerei und okkulter Logen und in deren niedere Grade, sondern er trägt okkultisches Denken und die kabbalistischen Magielehren weit in das Volk hinein und wirkt sich so für wenige Adepten unbewusst als Werkzeug der unsichtbaren Väter der eingeweihten Juden aus. Eng verflochten mit dem Wirken der Hochgrad-Freimaurerei und okkulten Verbänden sind die jüdischen Orden und Logen, die ich zuvor anführte. Das Judentum selbst bedurfte ursprünglich keiner Erfassung in besonderen Geheimorden. Es genügte den unsichtbaren Vätern, durch solche Geheimorden die Goyim-Völker in ihre Hände zu bekommen. Sie hielten den jüdischen Blutbund, das heißt das gesamte Judentum, durch das Oberrabbinat mittels Tora und Talmud und mit eigener hierauf fußender Gerichtsbarkeit über Leben und Tod straff zusammen und wirkten auf ihn durch die Kabbala, die für die Beherrschung dieses abergläubischen und von Dämonenfurcht durchsetzten Volkes so besonders geeignet ist. Nach der Emanzipation der Juden aber lockerte sich ihr Zusammenhalt. Die geheime Gerichtsbarkeit des Oberrabbinats verlor die verängstigende Macht bei einem Teile der Juden. Da wurde es notwendig, die Abtrünnigen durch jüdische Geheimorden und andere jüdische Organisationen neu zu erfassen, ganz ähnlich wie die Goyim-Völker. So entstand 1842 jener Orden Bris. Auch andere Organisationen entstanden, in Frankreich zum Beispiel die Alliance Israélite Universelle, die später auch nach Deutschland übergriff, wo das Berliner Tageblatt ihre Politik diente. Ergänzend wurden die völkischen Organisationen Judas geschaffen, in denen die Ostjuden stark vertreten waren. Ein ideal gefärbter Zionismus wurde nach den Weisungen der unsichtbaren Väter ins Leben gerufen, und als er dann unter Herzl machtvoll genug aufgebaut war, wurde in ihm der brutale imperialistische und politisch radikale Geheimorden Bnei Moshe von Asher Ginzberg gegründet, wie es der fortgeschrittenen Machtlage des auserwählten Volkes entsprach. Alle diese Organisationen arbeiteten trotz gelegentlicher Reibungen aufs Engste zusammen. Erstaunt fragt sich der noch selbstständig denkende Mensch, wie ist es möglich, dass nicht diese Giftmischer die Rezepte zur Herstellung ihres Giftes, das Giftbrauen selbst und die Wirkungen der Gifte schon lange erkannt sind? Wie die unsichtbaren Väter, so halten sich auch die untergeordneten Spießgesellen vertarnt. In vielen okkulten Bünden kennen sie sich nicht einmal und stehen nur in Verbindung mit einem Oberen, dessen Namen sie in der Regel nie erfahren. Sie kennen auch nicht ihre gegenseitige Aufgabe, auch wenn alle auf das gleiche Ziel hinauslaufen, sondern nur insoweit, als es für das ihnen aufgegebene Handeln unbedingt nötig ist, und haben auch gegeneinander Schweigepflicht. Es kommt hinzu, dass es auch unter den Juden Nicht-Eingeweihte gibt, hinter denen sich die Eingeweihten verbergen. Das Erkennen des Juden und seiner Arbeitsart wird dem Deutschen und anderen Nichtjuden dadurch besonders erschwert, dass sie sich nicht vergegenwärtigen, wie entgegengesetzt die jüdische Begriffswelt und Moral der ihrigen ist. Der eingeweihte Jude sieht List, Betrug, Ausplünderung, Mord und Kriegshetze den Nichtjuden gegenüber, wenn das der Yahweh-Herrschaft dient, als Pflicht gegen Yahweh an und fühlt sich stolz als Vollstrecker der Tora und Talmud-Befehle. Sie sind für ihn sittlich berechtigt. Er hat erst dann ein gutes Gewissen, wenn er solchen Jahwe-Dienst gewissenhaft erfüllt. Während alle Nichtjuden, sofern sie nicht eingeweihte Hochgradbrüder sind, bei den gleichen Untaten sich als schuldbewusste Verbrecher fühlen würden, gehen die eingeweihten Juden unter den Goyim gerade wegen ihrer Untaten in selbstgefälliger, selbstgerechter Zufriedenheit als auserwähltes Volk, als Kinder Gottes umher. So traut der Goy ihnen Verbrechen am Wirtsvolke nicht zu. Die sittliche Gedankenwelt dieser Eingeweihten ist also der unseren ganz entgegengesetzt. In der Gedankenwelt des eingeweihten Juden lebt und arbeiten auch der Hochgradbruder und ein unheimlicher Prozentsatz des Johannesproletariats. Ganz besonders schwer erkennbar ist dem Profanen ein dergestalt auftretender Bruder, dessen Dressur vor allem darin besteht, dass man ihm diese Begriffswelt und dieses Gewissen einimpft. Mit ganz gleicher aufgeblasener Ehrbarkeit bewegen sich diese Brüder unter den Profanen aller Völker, obschon sie die gleichen Verbrechen wie Juden sogar noch dazu an ihren eigenen Blutsbrüdern ausüben, ohne dass diese sie wie jene Juden an Rassenmerkmalen erkennen können. Das Ausüben solcher Verbrechen hat naturgemäß die Zerstörung aller unserer Moral zur Voraussetzung. Zitat: Ermüden wir also nie, die Menschen zu entsittlichen, Zitat Ende, in der Freimaurerei. Sie wirkt sich zuerst an den Brüdern selbst aus. Zur weiteren Täuschung vertarnen sie sich auch in der Sprache, wie es Verbrecher tun, und empfinden zynische Freude, ein Geheimnis hinter wohltönenden Phrasen zu verbergen. Dieses Geheimnis zu wissen aber gönnen sie nur sich selbst und wenigen durch Verbrechen Geketteten. Augurenlächeln ergänzt die Sprache. Wir kennen aus den politischen Ereignissen der letzten Jahre solche Worte und ihren Sinn. So heißt zum Beispiel: Wiedergutmachen, das Weißbluten des deutschen Volkes durch Zahlen an den Juden. Polnischer Korridor, der Raub beinahe ganz Westpreußens zu beiden Seiten der Weichsel, den über Thorn zu durchfahren, eine 5-stündige Eisenbahnfahrt nötig ist. Willkürliche Macht, von der Bruder Wilson spricht, ist eine Staatsgewalt mit eigenem Willen, die sich nicht der jüdischen Tyrannis gebeugt hat. Die willkürliche Macht galt es überall zu brechen, in Deutschland durch die Beseitigung der Monarchie. Die berühmten 14 Punkte Wilsons und seine anderen Punkte sprechen eine solche Gaunersprache. Sie ist dem Logenjargon entnommen. Hier gab ich eine Anwendung. Es folgen nach diesen Beispielen von Zeitereignissen solche allgemeinen freimaurerischen Sprachgebrauchs, die Kampf- und Wesensart der Hochgradfreimaurerei noch weiter klären werden.